Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir halten unsere Lasten getarnt. Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir halten unsere Lasten getarnt. Eine Maske aufzusetzen bedeutet, deine Haut zu retten. Sie lässt traurige Augen lächeln, lässt dich aufrecht gehen und lauter sprechen. Sie sichert dir den Schutz, die Geborgenheit und lässt es nicht zu, dass dich ein schädliches Wort erreicht. Sie wird alles, was du denkst, filtern und dich auf eine andere Ebene bringen. Sie macht dich menschlicher, sie bringt etwas Kontrolle in deine Welt, denn so kriegst du dich nicht in die Wolle mit dieser Welt. Deine Maske lässt dich mit Menschen verkehren, die du tief in deinem Innern unendlich verehrst. Mit ihrer Hilfe musst du niemand verletzen und kannst Menschen Sätze ersparen, die sie niemals vergessen. Masken werden weiter unser Leben bestimmen, denn mit ihnen verstehen wir uns blind. Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir halten unsere Lasten getarnt. Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir halten unsere Lasten getarnt. Eine Maske aufzusetzen bedeutet nicht herauszustechen. Unsicherheit, Wut und Trauer stecken im Safe hinter deinem Dauerlächeln. Mist schichtet sich mannshoch zu Kathedrale. Menschmassenware, rationale Apparate in der Maskerade. Dadurch angstfrei leben. Der Duft verfliegt immer so schnell, doch der Gestank bleibt kleben. Zwangsneurosen blühen eh am besten in von Hecken umgebenen Gärten, in denen sie keiner sehen kann. So leben wir in einer Musterhaussiedlung nach einfachem Plot mit kaputten Schauspielern. Jede Antwort, jedes Bild, jeder Gedanke perfekt. Solange man sich ganz weit weg in Distanzen versteckt, wollen uns nicht länger bemühen. Hilfst du mir kurz mit dem Reißverschluss von meinem Menschenkostüm? Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir halten unsere Lasten getarnt. Wir tragen die Masken am Tag und fallen abends ohne Kraft in den Schlaf. Und ob schwach oder stark, wir tragen die Masken.